Deutschlandfunk Kultur Tonart. 1977, das war die Hochzeit des britischen Punk-Bands wie die Sex Pistols, The Clash oder The Buzzcocks gaben damals den Ton an. Auch die Mekons haben sich damals gegründet, 6 Kunststudenten aus Leeds, für die die Musik zunächst eher eine Nebenrolle spielte, ihre Texte und ihre politische Haltung standen im Vordergrund. Über die Jahre allerdings wurden die Mekons dann immer besser und sie haben eine Reihe von großartigen Alben veröffentlicht und vor allem, sie sind immer dran geblieben, auch wenn es im Laufe der Jahre natürlich die ein oder andere Pause und die ein oder andere Umbesetzung gegeben hat. John Langford und Tom Greenhalgh, zwei der Gründungsmitglieder der Mekons, beide zuständig für Gitarre und Gesang, waren am Montag zum Interview hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Nach ihrem Konzert in Berlin war das. Und ich habe die beiden zunächst gefragt, wie sich das anfühlt, mehr als 40 Jahre lang unterwegs zu sein. Und zwar nicht in den großen Arenen und im luxuriösen Sleeperbus, sondern eher so, ja, Rock'n'Roll-Style. I think we enjoy it, but the reality of it is, you know, creeping up. Uns macht das schon noch Spaß, aber langsam holt uns auch die Wirklichkeit ein. Wir haben eine sehr dicht gepackte Tour, 2 Wochen lang jeden Abend einen Auftritt. Das haben wir lange nicht mehr gemacht. Gestern saßen wir 9 Stunden im Tourbus. Übermorgen fahren wir von Kopenhagen nach Frankfurt. Das werden 12 Stunden Fahrt. Es ist schon etwas hart, aber wir machen das ja nicht immer. Ist denn Musik für Sie noch immer die Haupteinnahmequelle? Also können Sie von dem leben, was Sie da jetzt machen, oder arbeiten Sie alle noch in anderen Jobs? Wir haben alle andere Jobs. Ich lebe in Chicago und spiele dort mit anderen Bands und ich male. Ich habe einen Brotjob, aber ich versuche möglichst viel Kunst zu machen, Musik und andere Projekte. Wir alle sind vor allem Künstler, aber alle müssen noch etwas daneben machen, um das Essen auf den Tisch zu bringen. Das nimmt uns aber auch eine Menge Druck. Wir sind nicht von den Mekons abhängig, müssen keine Sachen machen, nur um damit Geld zu verdienen. Wenn wir schwarze Zahlen schreiben, ist das schon ein Erfolg. John Langford hat es angesprochen, er selbst lebt in Chicago, so wie auch einige andere Mitglieder der Bands mittlerweile in den USA leben, andere leben noch in England. Wie machen Sie das dann überhaupt, Songs zu schreiben? Die Mekons sind ja ein Kollektiv, das merkt man auf der Bühne, das merkt man auch in den Songs, also wirklich alle arbeiten mit an den Songs, an den Texten. Also wie funktioniert das, wenn Sie auf unterschiedlichen Kontinenten leben? Wir arbeiten nur dann, wenn wir alle an einem Ort sind. Und jedes neue Projekt gehen wir anders an. Dieses Mal war es so, dass Dave Trumfio, der auch schon bei uns Bass gespielt hat, uns eingeladen hat, kommt doch mal nach Los Angeles, ich habe dort in der Nähe ein Studio in der Wüste. Und wir, hat er Wüste gesagt? Das klingt nach einem guten Ort, um ein Album zu machen. Wir gehen in die Wüste und machen ein Album darüber. Deswegen heißt das Album ja auch Deserted. Hat das auch noch in anderer Weise ja, Einzug gefunden in die Musik, diese Wüstenatmosphäre da in Kalifornien? Die Wüste hat uns einen weiten Ausblick verschafft. Es gibt ja unterschiedlichste Wüsten. In Chicago haben wir Lebensmittelwüsten. In Teilen der Stadt haben die Menschen nicht genug Geld, um sich Essen zu kaufen. Und das in einem der reichsten Länder der Erde. Es gibt kulturelle Wüsten, die sich ausbreiten. Aber es hat uns in der Wüste gefallen. We like the place though, Joshua Trees. The place where the studio actually was just an incredible landscape. Das ist eine unglaubliche Landschaft. Die Kakteen, der Himmel, das Licht, die Hitze. Ich war noch nie an so einem Ort. It's just an amazing place, very very different from anywhere I've ever been, you know. Fantastic. Kind of magical. Mekons waren ja ursprünglich mal eine Punkband, ich habe es angesprochen. Heute spielen doch andere Dinge eine Rolle, gerade auch auf diesem neuen Album. Folk, Country, auch das, was man gemeinhin Amerikaner nennt. Wie kam es eigentlich zu diesem musikalischen Kurswechsel? Hat das vielleicht auch was mit dem Alter zu tun, dass man sagt, jetzt Punk, das ist vielleicht doch nicht mehr so ganz unser Style? Oder warum gehen Sie jetzt neue Wege in den letzten Jahren? Ja, nicht erst mit diesem Album, sondern eigentlich auch schon davor. Punk to us Punk bedeutete für uns einfach die Freiheit zu tun, was immer wir wollten und nicht ein bestimmter Stil. Und das ist ja auch die ursprüngliche Idee von Punk. Wir haben schon früh mit Synthesizern und Drumcomputern experimentiert. Experimenting with synthesizers and drum machines and stuff like that right back in the very early 80s and feeling free to do whatever we wanted to do, you know. Wir waren anfangs ja keine Musikerinnen und Musiker, sondern haben Kunst studiert. Und plötzlich gab es Punk. Wir hatten die Rauchzeichen aus London am Horizont gesehen. Von den Sex Pistols hatten wir nur gelesen, aber nicht ihre Musik gehört. Und trotzdem hat uns das plötzlich die Erlaubnis gegeben, selbst Musik zu machen. Und dann haben wir Spiral Scratch, das erste Album der Buzzcocks, gehört und gedacht, sowas könnten wir auch machen. Und die ersten Punkbands waren ja von Krautrock beeinflusst und von Dub Reggae. Während der frühen Punkkonzerte wurde in den Pausen Dub Reggae gespielt, weil die Clubs noch keine Punkplatten hatten. Das hat uns sehr beeinflusst. Für uns hieß das nur Freiheit. Wir haben Punk gar nicht als Mode oder eine neue Entwicklung im Musikbusiness wahrgenommen. Jeder konnte jetzt in einer Band sein. Aber irgendwann haben wir dann doch ein paar sehr gute Musiker und Musikerinnen getroffen, die sich uns angeschlossen haben. Aber sie haben nicht die Musik gemacht, die wir gehasst haben. Wir waren gegen Virtuosität und gegen Musik als Genussmittel. Etwas anderes, für das die Mekons bekannt waren, zumindest in den ersten Jahren, sie waren auch eine politisch aktive Band, eher auf der Linken. Deswegen war ich ein bisschen überrascht jetzt auf dem neuen Album, dass das Thema Brexit zum Beispiel überhaupt keine Rolle spielt. Warum? Also ist das vielleicht einfach zu offensichtlich oder glauben Sie, da ist schon alles gesagt? Oder warum haben Sie so die ganz aktuellen politischen Themen jetzt nicht direkt aufgegriffen? I think we do, to be honest. Okay. Ach, das tun wir doch. Auf unserem letzten Album Existentialism hatten wir schon den Song Fear and Beer. Da ging es um den englischen Nationalismus, der wieder aus den Löchern hervorgekrochen kommt. Wenn Sie auf die Texte schauen, werden Sie da einiges finden. Wir waren in den USA, als deutlich wurde, dass Trump an die Macht kommen könnte. Und da gibt es ja viele Parallelen zum Brexit. Ich würde auch sagen, dass die Wüstenmetapher für das völlige Fehlen irgendeiner verlässlichen Größe im öffentlichen Leben Großbritanniens steht. Der Brexit hinterlässt eine Wüste der Verantwortungslosigkeit, ein völliges Vakuum an politischer Verantwortung. Wir waren aber auch noch nie eine Band, die politische Slogans loslässt. Wir haben ja parallel mit der Band Gang of Four aus Leeds angefangen. Die waren viel expliziter. Für uns hat Politik immer auch im privaten Bereich stattgefunden. Feminismus war darum auch schon immer ein Thema bei uns. Aber wir haben nie schwarz-weiß gezeichnet und keine Schlagzeilen gesungen. So it didn't really have, you know, complete sort of black and white, you know, big bold letters. John Langford, Tom Greenhalgh, vielen Dank für den Besuch im Studio. Wir hören jetzt noch einen Song von den Mekons von dem neuen Album. Vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen erläutern, wie die Texte der Mekons funktionieren. Und zwar heißt dieses Stück Hurrah 1883. Und da geht es irgendwie um Arthur Rimbaud und seine Zeit in Äthiopien. Also was war für Sie die Motivation, diesen Song zu schreiben? Im Zusammenhang mit der Wüstenthematik fanden wir es auch faszinierend, dass Rimbaud das Dichten aufgegeben hat und in der Wüste gelebt hat. Er war der einzige Europäer in Äthiopien und hat dort großen Respekt genossen. Er war mit Res McConnon befreundet, dem Vater von Haile Selassie, womit sich ja wieder eine Verbindung zum Dub Reggae ergibt. To the, you know, obviously what we're talking about with Dub Reggae and everything else, it just seemed like a very nice thing. Thank you very much. Thank you. Thank you. Die Mikons und Harar 1883 vom neuen Album Deserted. Heute Abend ist die Band übrigens in Frankfurt am Main zu erleben, im Musonturm. Am Samstag spielen sie dann nochmal in Reutlingen im Franz K. Und am Sonntag, das ist das letzte Konzert ihrer Deutschlandtournee, in Bad Saulgau, das liegt in Oberschwaben, da spielen sie im Franziskaner.